عليكم السلام عليكم السلام. Wir fangen inshallah, unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, barakallahu fikum. Und wir sind bei Kapitel 32, wir machen weiter mit Kapitel 32, Babu Fadli Da'afati al-Muslimin wal-Fuqara'i wal-Khamili. Barakallahu fikum, sanutabu inshallah fi sharhi هذا الباب وهو باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين وكنا وصلنا إلى الحديث 62 بعد 200 الحديث 62 بعد 200 بارك الله فيكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره الحديث رواه الإمام مسلم رب أشعث أغبر مدفوع على الأبواب أو بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره الباب الذي يذكره المؤلف وحول فضل ضعفة المسلمين والفقراء منهم فهنا يأتي المؤلف بهذا الحديث وهو الأشعث الأغبر المدفوع بالأبواب أما الأشعث فهو الذي عنده شعر ولكن لا يعتني به لا يعتني بهذا الشعر الأغبر الذي عليه غبار الشعر الذي عليه غبار المدفوع بالأبواب هو الذي يذهب إلى الناس يستأذن عليهم فلا يأذن له أي هذا الإنسان شعره يعني بفهمنا اليوم أن شعره غير ممشط وشعره غير مدهون ملخبط يعني بصورة أخرى طيب لا يرجله ولا يهتم بمظهره وأغبر هو أغبر الثياب أو أغبر الشعر يعني عليه غبار بحيث أنه ما هذا الرجل ما عنده يعني عناية بشكله ولشدة طبعا لشدة فقره المدفوع بالأبواب ليس له جاه عند الناس ما له قيمة عند الناس وإذا استأذن ما يؤذن له وإذا فتح له الباب ووجده الناس أمامهم فإنهم يطردوه ولكن هذا الأشعث الأغبر المدفوع بالأبواب الذي لا يهتم لمظهره والناس يعني يدفعوه يطردوه من على الأبواب ولا قيمة له بين الناس هذا لو أقسم على الله لأبر الله قسمه أي لو قال والله لا يكون كذا أو لا يكونن كذا فالله سبحانه وتعالى يعطي هذا القسم لأن هذا الإنسان كريم عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا هو الميزان الميزان في أن الناس يتفاضلون هو ميزان التقوى ميزان التقوى لا ميزان اللون ولا ميزان المال ولا ميزان النسب ولا ميزان الجاه ولا ميزان العائلة وإنما الميزان هو إن أكرمكم عند الله أتقاكم انتبهوا بارك الله فيكم هنا القسم على الله هو من شدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومن شدة التوكل على الله سبحانه وتعالى فهذا الإنسان من شدة إيمانه لكونه يعبد الله سبحانه وتعالى ويخاف الله سبحانه وتعالى فيقسم على رب العالمين والله لا يكونن إلا كذا والله لا يكونن كذا أنه هذه الكلمة كبيرة جدا هي الإقسام على الله سبحانه وتعالى أما الناس الإقسام على الله سبحانه وتعالى أقسام الناس قد يقسم أحد الناس على الله من باب الاستكبار ومن باب العجب والكبر والعياذ بالله فهذا الله سبحانه وتعالى ما يبر قسمه لأنه ظالم مثل الذي قال لصاحبه والله لا يغفر الله لك أو لفلان، فأقسم على الله، ولكن الله سبحانه وتعالى قال قد غفرت له وأبطلت عملك. أما النوع الثاني من الإقسام على الله سبحانه وتعالى هو الحديث الذي مر معنا، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبى الله. ومثل منهم مثلا خال أنس رضوان الله عليه في مسألة أنس بن النضر في قضية الربيع، لما قال والله لا تكسر ثنيتها، والله لا تكسر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أضره. إذن بارك الله فيكم، هذا بيان، لأن الإنسان قد يكون فقير، قد يكون فقير، قد يكون هذا الإنسان ما عنده شيء، ولكن بتقوى وبعمله الصالح هو عند الله سبحانه وتعالى كريم، أكرم من كثير من الناس. وفيه كذلك فضل الفقير، لأن فقراء المسلمين أصلا يدخلون الجنة قبل الأغنياء، يدخلون الجنة قبل الأغنياء، وهذا سيأتي في الحديث الذي بعده. بارك الله فيكم. في مهم فيتامين كابيتال زفاين خايسك ومتفا فوتسوك دشوخن عند المسلمين. Und wir haben schon ein paar Hadithe davon genommen und wir sind jetzt bei Hadith bei mir im arabischen Text 262 und bei euch wir haben fünf Hadithe Unterschied. Bei euch in der deutschen Sprache, das ist Hadith 257. 257. Abu Huraira radhiyallahu anhu überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, manche Diener Allahs mit wirrem Haar staubig und an der Türe nicht willkommen, werden von ihm erhört und ihre Bitten mit Gewissheit erfüllt. Natürlich, okay, das ist die Bedeutung allgemein, was hier gesagt wird, aber das ist anders, das Hadith. Der Prophet Muhammad sallam sagte, es gibt Diener Allah subhanahu wa ta'ala, Ash'ath, das wird ihre Haare, die sind nicht gekämmt, das wird sie pflegen ihre Haare nicht. Aghbar, die sind staubig, das bedeutet, ihre Bekleidung und ihr Ansehen ist nicht so gut. Und die Leute, Madfu'an al-Abwab, au bil-Abwab, wenn die bei den Leuten klopfen, dann wollen die Leute für sie nicht aufmachen oder die wollen sie nicht empfangen. Und wenn jemand von ihnen rein will, dann wird er sozusagen rausgeschmissen und er will mit ihm nicht reden. Das wird er hat keinen Wert bei den Leuten. Diese Person, wenn er bei Allah subhanahu wa ta'ala schwört und darum etwas bittet, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala von ihm annehmen. Dieses Schwören bei Allah subhanahu wa ta'ala in einer Art Bittgebet heißt, dass man sagt, bei Allah, das wird so. Der schwört bei Allah, dass eine Sache so wird oder dass eine Sache nicht wird. Er sagt, bei Allah, man wird das und das tun. Wallahi, bei Allah, das wird so. Oder bei Allah, das wird so nicht. Und dann Allah subhanahu wa ta'ala nimmt an, das ist ein Bittgebet mit einer sozusagen Satzaufbau, mit einem Satzaufbau, das ist in diesem Zusammenhang des Schwörens. Und das ist hier, was gemeint wird. Das heißt, es gibt manche Leute unter den Muslimen, die schwach sind, arm sind. Die sind sehr arm. Man merkt das an ihrer Bekleidung, weil die Bekleidung staubig sind und die sind nicht so, sage ich jetzt, gepflegt. Die Haare sind nicht gepflegt. Man merkt, was ist das? Ich will mit dieser Person überhaupt nichts zu tun haben. Und diese Person, wenn er zu dir kommt und er klopft bei dir, sagst ihm, geh weg. Oder wenn er um etwas bittet, dann wird von ihm diese Bitte nicht angenommen bei den Leuten. Aber diese Person ausgerechnet, weil diese Person Allah fürchtet, aufpassen bitte, es gibt hier eine Bedingung dabei. Diese Person fürchtet Allah und diese Person hat Gottes Furcht. Der Prophet Muhammad sallam sagte, diese Person, Allah erhört sein Bittgebet beim Schwören, obwohl die Leute ihn anders sehen. Und das ist natürlich ein Sinn in unserer Religion. Der Sinn in unserer Religion, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna akramakum inda Allahi atqakum. Der angesehenste von euch, der beste unter euch, ist derjenige, der gottesfürchtig ist, der Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Und das ist hier der Sinn. Das ist diese arme Person, diese Person, die keinen Wert bei den Leuten hat, ist bei Allah subhanahu wa ta'ala von besten Menschen, obwohl diese Person arm ist und so weiter, weil diese Person Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Und wichtig ist hier in solchen Hadithen, dass man diese Art des Gebets versteht. Du kannst das nicht so einfach machen, dass du sagst, bei Allah das wird so, bei Allah das wird so. Das ist für Leute, die von sich selber wissen, dass sie Allah fürchten, dass sie so starkes Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala haben. Es gibt aber manche, die schwören, aber die sind arrogant und überheblich. Und diese Allah subhanahu wa ta'ala wird von ihnen nicht annehmen. Das ist das Gleiche, wie die Person seinem Bruder gesagt hat, bei Allah, Allah subhanahu wa ta'ala wird dir nicht verzeihen. Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala wird dir nicht verzeihen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wer schwört und entscheidet über meine Entscheidung? Ich verzeihe ihm und deine Taten sind vereitelt. So, da müssen wir unterscheiden zwischen diesen beiden Arten von Schwören bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und in diesem Hadith auch gibt es den Beweis, dass die armen Muslime, wenn sie Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, dass diese einen großen Wert bei Allah subhanahu wa ta'ala haben. Sowieso auch die armen Muslime kommen vor den Reichen ins Paradies. Wa an Usama radiyallahu anhu an al-Nabi sallallahu alaihi wasallam qal qumtu ala bab al-Jannah فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. الحديث عند البخاري ومسلم. الجد بفتح الجيم الحظ والغنى محبوسون أي لم يؤذن لهم بعد في دخول الجنة. بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قسم الناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هم أهل النار. يدخل النار. القسم الثاني هم الفقراء المسلمين وهؤلاء يدخلون الجنة. والقسم الثالث الأغنياء من المسلمين فهم موقوفون إلى أن يشاء الله. فذلك فقراء أمة النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة قبل أغنيائها. فهنا يعني مسألة هي، هل يتمنى الإنسان الغنى؟ إذا نظرنا إلى هذا الحديث أن الفقير يدخل قبل الغني، لا، نقول لك لا، خليني فقير. ولكن إذا نظرنا إلى الحديث الآخر، نعم المال الصالح عند العبد الصالح، قل نعم. والإنسان إذا كان غني استطيع أن اليد العليا خير من اليد السفلى وفي كل خير، فيتمنى الغنى. فالحاصل في هذا الباب يا أخو بارك الله فيكم أن الفقر والغنى هذا قضاء الله، وأن الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب. فإذا شاء الله سبحانه وتعالى يكون العبد غني، والله سيكون غني ولو اجتمع عليه من بأقطارها. ولو شاء الله أن يبقى فقيرا، مهما فعل سيبقى فقيرا. فإنسان المؤمن بأن الرزق عند الله سبحانه وتعالى، فهذا ما يلتفت لهذا الأمر، وإنما يأتي بالأسباب، يأتي بالأسباب. طبعا هنا لماذا أن الأغنياء محبوسون؟ لأنه هذا أمر يفهمه المسلم، لأن الغني يحتاج إلى فترة أطول باعتبار عنده مال أكثر حتى يسأل عنه، ليس كما الفقير لما عنده شيء فلن يسأل مثل الآخر. لأن الإنسان سيسأل عن ماله، من أين أتى به وماذا فعل به، أين وضعه. وأما مسألة أن الفقراء يدخلون قبل الأغنياء، لأن الفقير غالبا، غالبا أقول ليس دائما، الفقير يعني أقرب إلى التقوى والعمل الصالح وعبادة الله من الغني، لأن الغنى يولد الطغيان. أما الفقر الكفران، الفقير يكفر والغني يبغى. فهذه مسألة مهمة طبعا، ليس كل فقير وكل غني، وإنما هنا بمعنى أنه كلا إن الإنسان ليطغى، الله استغنى، الغني يرى نفسه أنه في نعمة وأنه مستغن بماله فلذلك يطغى، أما الفقير يرى نفسه فقيرا فماذا يفعل؟ يعبد الله سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث التحذير من فتنة الغنى، ترى الغنى فتنة، يعني الإنسان إذا كان غني أفضل وتصرف بماله لا شك أنه سيحسد، أولا الحسد من غيره، ثانيا الغني لما يكون عنده مال يؤدي ذلك في أحيانا إلى البطر ورد الحق وغمط النفس، بحيث أنه مثلا يرى واحد فقير مدفوع على الأبواب وهو غني وكذا، قد هذا تعلمني، فمشكلة. وفي آخر الحديث أن أكثر أهل النار أو من دخل النار النساء، سألت النساء النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ فقال لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، بحيث أن المرأة لو فعل لها طول الدهر خيرا قالت له ما رأيت منك خيرا قط. طبعا المرأة خلقت من ضلع أعوج، وأعوج ما فيه رأسه، فإذا أردت أن تقومه كسرته، وكسر المرأة طلاقا، فخذها هكذا واستمتع بها على عوجها. وهذا ما فيه مسألة طعن في المرأة، ما هذا ليس طعن، وإنما هذا إخبار عن حال. هل كل النساء هكذا؟ لا، قد تجد امرأة عندها حكمة أكثر من آلاف الرجال، بل قد تجد امرأة عندها علم أكثر من آلاف الرجال، وهذا وجدناه في تاريخ الأمة. عائشة رضوان الله عليها، أبو موسى الأشعري يقول، يقول أبو موسى الأشعري رضوان الله عليه، يقول زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ثم يقول والله ما سألنا عن شيء عائشة إلا ووجدنا عندها علما. كان الصحابة إذا اختلفوا في شيء بعثوا إلى عائشة يسألوها رضوان الله عليها. وغير عائشة في تاريخ الأمة كان هناك يعني من علماء المسلمين نساء، وابن القيم نفسه ذكر أنه درس على نساء رحمه الله تعالى ورحمه الله تعالى. إذن بارك الله فيكم، ليست القضية هي، ولكن عموما المرأة تكثر اللعن بمعنى السب والشتم، وتكفر العشير أي تفعل. أما في زماننا فالله أعلم، يعني عندنا الرجال يكفرن العشيرة أكثر، خاصة في ألمانيا إلى الجنة الختم، تلاقي يجيب المرأة ياخذ الختم وبعدين الكبة، فنسأل الله العافية والسلامة. بارك الله فيكم، حديث سواء انت اختم فمسك اسامة رضي الله عنه، اسامة بن زيد استثنى بينك اسامة في القاعدة افضل، اسامة بن زيد رضوان الله عليهما اقصيت فون انزل قفيد محمد صلى الله عليه وسلم، وانت قفيد صلى الله عليه وسلم زارت قلت ايش gesagt, ich bin an der Pforte des Paradieses gestanden. Und als ich dort stand, beobachtete ich, dass die meisten von denen, die eintraten, arme Leute waren. Den reichen Leuten war der Eintritt verwehrt worden. Danach wurden die Leute, die zum Höllenfeuer verdammt waren oder bestimmt waren, dorthin befohlen. Und ich bemerkte, dass die Mehrheit von ihnen Frauen waren, die in die Hölle kommen. Das Hadith bei Bukhari Muslim. Natürlich diese dieses Erlebnis war mit dem Propheten Muhammad sallam bei al-Mi'raj, also die Himmelreise. Und hier, barakallahu fikum, der Prophet erzählt von etwas, was in Verborgenheit ist. Wir haben das Paradies nicht gesehen und keiner ist ins Paradies reingegangen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Propheten Muhammad sallam etwas in Zukunft gezeigt. Und von hier heißt auch der Prophet Prophet, weil er etwas uns in Zukunft sagen kann durch Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet stand vor den Türen oder Toren und Pforten vom Paradies, während die Leute der Hölle schon in der Hölle waren. Und er hat gesehen, sallallahu alaihi wasallam, dass die meisten, die ins Paradies kommen, die sind die Armen von Muslimen. Und die Reichen, die waren sozusagen gestoppt. Bis die Armen ins Paradies kommen, dann kommen die Reichen von Muslimen rein. Und die meisten, die in die Hölle kommen, die sind von Frauen. Das heißt, der Prophet hat drei Gruppen hier erwähnt. Die armen Muslime, die reichen Muslime und die Leute, die in die Hölle kommen. Die armen Muslime kommen vorher ins Paradies. Warum? Weil die arm waren, da brauchen sie auch nicht am letzten Tag lange befragt werden, weil sie nicht viel haben. Jeder von uns wird am letzten Tag gefragt, nach 5 Themen oder nach 4 Themen. Und zwar nach seinem Wissen, nach seinem Alter, nach seinem Jugend und natürlich nach seinem Vermögen. Woher und was hast du damit gemacht? Woher hast du das? Was hast du damit gemacht? Und diese, hier in diesem Zusammenhang, barakallahu fikum, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das erzählt, dass die Armen erstmal kommen. Weil die Armen meistens, die armen Menschen, die sind Leute, die Allah anbeten. Die sind Leute, die Hoffnung haben. Und die finden sich in der Religion. Aber die Reichen natürlich nicht so. Die Reichen, die werden arrogant, überheblich und die tun Unrecht. Warum? Weil sie denken, sie sind reich, sie können alles tun. Nicht alle von Armen und nicht alle von Reichen. Deshalb aber allgemein, barakallahu fikum, die armen Leute, weil sie in diesem Leben arm waren, dann bekommen sie natürlich am letzten Tag diese Gabe von Allah, dass sie ins Paradies vorher gehen. Jetzt die Frage, die wichtig ist. Sollen wir uns wünschen, dass wir arm bleiben oder dass wir reich werden? Arm bleiben, das ist interessant. Weil man vorher, inshallah, ins Paradies kommen kann. Inshallah. Reich aber von der anderen Seite, wenn du reich bist, der Prophet sagte, Al-Mu'min al-Qawi. Der starke Mu'min ist besser und beliebter bei Allah subhanahu wa ta'ala als der Schwache. Und wenn du Geld hast, dann wirst du spenden, dann wirst du auch mit diesem, und der Prophet sagte, das beste Vermögen ist bei dem besten Gläubigen oder bei dem besten Diener. Das ist aber auch von einer Seite, dass man reich ist, ist gut. Das heißt aber hier, barakallahu fikum, man sollte etwas wissen. Reich und arm zu sein, ist Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn Allah dir dein Rizq geben will, dann wirst du dein Rizq bekommen. Wenn Allah dir etwas zu teilen bestimmt hat, subhanahu wa ta'ala, dann wirst du bekommen, wenn die ganze Menschheit das verhindern will, wirst du bekommen. Und wenn Allah dir etwas nicht geben will, dann kann keiner dir das geben. Und das ist, was uns leider heute Muslimen fehlt, dass wir richtig verinnerlichen, dass Allah subhanahu wa ta'ala Rizq gibt. Aber natürlich, wir müssen etwas dafür tun. Wir müssen die Gründe ausschöpfen und die Mittel, damit wir an unser Rizq kommen. So, barakallahu fikum, aber allgemein, diejenigen, die arm sind, die kommen vorher ins Paradies, wenn sie gute Muslime waren und wenn sie natürlich die Religion richtig praktiziert haben, wenn sie Allah subhanahu wa ta'ala gefürchtet haben. Dann am Ende des Hadithes sagte der Prophet, ich habe bemerkt, dass auch die Frauen die meisten sind, die ins Paradies kommen. Ich meine, das ist kein Anti-Frauen-Hadith. In die Hölle, Entschuldigung. Das ist kein Anti-Frauen-Hadith, ja. Weil einige, wenn sie so ein Hadith hören, sagen, schaut mal, die Muslime, die sind gegen die Frauen. Und die sagen ja, die meisten Frauen gehen in die Hölle. Das hat damit nichts zu tun. Sondern der Prophet Muhammad erzählt von etwas, was er gesehen hat. Und er hat nicht gesagt, weil sie Frauen sind, dann sind sie mehr, sondern er hat das erklärt, weil die Frauen zu ihm kamen. Und sie haben ihm gesagt, oh Prophet, warum kommen die meisten Frauen? Oder warum sind von den Frauen die meisten, die in die Hölle kommen, nicht von den Männern? Erstens, die Frauen sind mehr als die Männer. Die Frauen sind mehr als die Männer und automatisch auch, das kann sein. Zweitens, der Prophet hat eine Erklärung dafür gegeben. Er sagte, weil die Frauen viel schlechte Wörter sagen und beschimpfen und sie Takfurn al-Ashir, was bedeutet Takfurn al-Ashir? Sie leugnen das Gute, was ihr Partner, was ihre Partner ihnen gemacht haben. Und der erzählte, wenn jemand ihr immer Gutes getan hat und nur einmal mit ihr Fehler macht, die sagt ihm, ich habe von dir niemals Gutes gesehen. Niemals Gutes gesehen. Und deshalb, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Frau wurde von einem, die Frau wurde von einer Rippe erschaffen worden. Und am krummsten in der Rippe ist oben, das ist ihre Zunge. Und wenn man diese Rippe gerade machen will, dann wird man brechen. Und brechen einer Frau ist ihre Scheidung. Deshalb nimm die Frau, wie sie ist, und da kannst du sozusagen schön mit ihr leben. Das heißt, Barakallahu fikum, das ist nicht gegen die Frauen hier gesagt, sondern der Prophet hat von etwas erzählt, was er gesehen hat. Und er hat den Frauen dann einen Tipp gegeben. Er sagte ihnen, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, tasaddaqna, fa'inni ra'aytu akthara ahlin nar min al-nisa. Das ist spendet für Allah subhanahu wa ta'ala, weil ich gesehen habe, dass die meisten, die in die Hölle kommen, von Frauen sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. يا أخوة في كان في أحد الملوك أو الخلفاء كان عنده يعني قصة وحكاية فكان عنده امرأة وطبعا في يوم من الأيام أتى الناس حتى يصلحوا القصر من الخارج فبالوحل يعني بالطوب من الوحل فلما رأت الناس عليهم الوحل وكذا وهذه الأمور فقالت أنا أريد هذا الوحل حتى ألعب فيه ف يعني هذا الأمير أو الخليفة إلى غير ذلك قال كيف يعني أنت زوجة الأمير تلعب بالوحل طيب أنا عندي فكرة أخرى فأتى لها بحنة حنة وضع لها في القصر حنة مثل الوحل تبع التراب مثل الطين يعني وصارت تلعب في هذا الحنة وكذا إلى أن قالت يكفي فقال لها كيف من رجل أنا قالت له أنت أحسن بعد فترة صار بينهم شيء فقالت له ما وجدت منك خيرا قد قال له يوم الحنة يوم الطين فنسأل الله العافية بارك الله فيكم من أتسيت أنا قششتي ونزوا es gab so ein Führer oder ein König, egal jetzt, auf jeden Fall eine Person, eine hohe Persönlichkeit. Diese Person hat ein Haus gehabt und die Maurer, die kamen, damit sie das richtig putzen von außen. Und die haben Mörtel mitgehabt, Schlamm mitgehabt, und da wollte, früher war Schlamm, es gab nicht. Aber die wollten das putzen, und die Frau von ihm hat das gesehen, die hat gesagt, ich möchte mit diesem Schlamm spielen. Wie die da aussehen und so, ich möchte auch. Da hat sie gesagt, du bist die Frau von dem, sozusagen von dem Chef, das geht nicht. Hat sie gesagt, doch, ich möchte. Da hat sie gesagt, okay, kein Problem, ich habe für dich eine andere Idee. Der hat ihr Henna geholt. Und so groß hat er so wie ein, sage ich jetzt, wie ein kleiner See gemacht bei ihm. Und sie könnte in Henna spielen, als sie mit Schlamm spielt. Und dann hat sie gespielt, bis er ihr gesagt hat, bis sie selber gesagt hat, genug. Ich will nicht mehr. Da hat er gesagt, wie bin ich von einem Mann zu dir? Da hat er gesagt, du bist der Beste. Nach einiger Zeit hat sie Streit mit ihm gehabt. Da hat sie ihm gesagt, ich habe von dir niemals Gutes gesehen. Der hat gesagt, auch am Tag von Henna und Schlamm. Da hat sie schnell vergessen. Das ist keiner jetzt, das ist kein Angriff gegen die Frauen oder sowas. Aber die Frau ist anders als der Mann. Ja? Aber Barakallahu fikum, es gibt natürlich auch, da muss man sagen, es gab in der islamischen Geschichte solche Frauen gehabt, die sind tausendmal besser als Männer. Wie Aisha radhiyallahu anha. Abu Musa al-Ash'ari sagt, das ist die Frau von eurem Propheten in Dunya und im Paradies. Und als wir etwas nicht gewusst haben, da sind wir zu Aisha gegangen, wir haben bei ihr immer Wissen gefunden. Es gab zum Beispiel eine Frau, die hieß Hassan al-Asadiyya. Und es gab eine andere Frau, die hieß, ich meine, es gab sehr viele Frauen, die waren Gelehrtinnen. Gelehrtinnen. Atiyya zum Beispiel hat Hadithe überliefert, radhiallahu alaiha. Es gab Waraqa, die hat den Propheten darum gebeten, dass sie zu Hause ein Gebetsplatz bekommt. Die hat dort gebetet. Es gab auch andere Frauen, Umara, Nusayb al-Mazinia oder zum Beispiel Khansa, die hat den Islam dann später angenommen und so weiter. Ich meine, es gab so gute Beispiele von Frauen. Und Ibn al-Qayyim selber hat erzählt auch, dass er bei einigen Frauen gelernt hat, die Religion. Deshalb, es gibt bei uns im Islam diese feministische Bewegungen und sowas, das ist alles Quatsch. Wir haben sowas nicht im Islam. Männer gegen Frauen, Frauen gegen Männer, haben wir sowas nicht. Wir haben im Islam, die Frauen sind die Frauen und die Männer sind die Männer und jeder muss für Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und jeder muss wissen, werden vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen und Allah subhanahu wa ta'ala wird uns nach unseren Taten fragen. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة عيسى ابن مريم وصاحب جريج وكان جريج رجلا عابدا وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج فقال يا ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاتي فانصرفت فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال أي ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاتي فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال أي ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاتي فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات فتذكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها فقالت إن شئتم لأفتننه فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت فلما ولدت قالت هو من جريج فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك قال أين الصبي؟ فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي فصلى فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب قال لا أعيدها من طيب كما كان ففعلوا وبين صبي يرضع من أمه فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فيه فجعل يمصها يعني هكذا قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها فترك الرضاع ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها فهنالك تراجع الحديث فقالت: مر رجل حسن الهيئة فقلت: اللهم اجعلني اللهم اجعل ابني مثله، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيت سرقت، فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. قال: إن ذلك الرجل كان جبارا، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وإن هذه يقولون لها: زنيت ولم تزني، وسرقت ولم تسرق، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. بارك الله فيكم. طبعا الحديث الشاهد منه هو آخر شيء، الجارية التي قيل لها زنيتي وسرقتي، ضعيفة مسكينة ما تستطيع تفعل شيء، وهي بريئة تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فالناس تريد أن تكون مثل ذلك الظالم حسن الهيئة، ولا تريد أن تكون مثل تلك الجارية المظلومة. فنسأل الله العافية والسلام. أما الحديث بارك الله فيكم، أما الحديث طبعا الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم، طبعا اللفظ يختلف قليلا، ولكن الحديث فيه أنه ما تكلم في المهدي إلا ثلاثة. ولكن يا أخوة، طبعا في أحاديث أخرى أنه تكلم أطفال، مثل طفل أصحاب الأخدود لما قال: يا أمي اصبري. وثم الطفل اللي في قصة يوسف عليه السلام يقال أنه طفل وشهد شاهد من أهلها كان طفل. وكذلك في قصة ماشطة بنت فرعون، فهم سبعة الذين تكلموا أطفالا، يعني في الروايات سبعة. ولكن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خصص ثلاثة فقط، استثنى، اللي يسمى استثناء، لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة. قال أهل العلم: هؤلاء كانوا يعني في المهدي، يعني كانوا بعد الولادة مباشرة. أما الآخرون فكانوا في وقت ما يتكلم فيه الأطفال، ولكن كانوا أكبر. يعني كأنك تقول هؤلاء كانوا مثلا أعمارهم يومين ثلاثة خمسة عشرة شهر، أما الآخرون فكانوا مثلا سنة وشهر. فهكذا يجمع بين النصوص. هنا قال في المهد، يعني بعد الولادة. أما عيسى فقصة عيسى مشهورة، ما نحتاج أن نتكلم عليها بارك الله فيك. وأما جريج فسبحان الله، قصة جريج، يا أخو جريج كان يصلي فدعته أمه، وفي هذا بارك الله فيكم فائدة. لو كنت تصلي ويدعوك أبوك، طبعا ليس صلاة الفرض، صلاة النفل، إذا كنت تصلي نفلا يدعوك أبوك أو أمك فإنك تقطع الصلاة وتذهب إليه. هذا يستفاد من هذا الحديث أول، وفيه فضل الأم وفضل الأب وحق الأم والأب على الإنسان. طيب هل إذا الزوج دعا الزوجة كذلك؟ قال أهل العلم: نعم، لحقه عليها، لحقه عليها. إذا كانت تصلي نفل ودعاها فتترك وتذهب. طبعا يعني هنا في زماننا هذا كيف نفهم الأمر؟ نفهم الأمر مثلا إذا الأم دعت الابن أو الأب دعا الابن أو البنت، أكيد ما يدعوهم هكذا إلا لحاجة، فما يتركهم لأنه الأول. وفيه كذلك أنه ما تدعو على ولدك، على ولدك ما تدعو، لأنه قد يكون وقت استجابة، لذلك دعوة الوالد على ولده مستجابة. طبعا إذا كانت دعوة حق، ليس والله الوالد يقول لك اسرق فتقول له لن أسرق يقول سأدعو عليك، لا، أو يقول أو يطلب منك شر، هذا لا. إنما إذا كان في الخير، في خير وداعى عليك لأنك ما فعلت فهذا يستجاب. لذلك يحذر الأب وتحذر الأم من الدعاء على ولدها، لأنه هنا قالت: اللهم لا تمته حتى ترهي أو حتى يرى وجوه المومسات، المومسات العاهرات. المومسات هي بارك الله فيكم، المومس هي العاهرة أو الزانية. فقالت يا جريج، طيب انظر يا اخوان، أمي أم صلاتي؟ ماذا سنختار نحن؟ أنا متأكد يعني يمكن الذي ما يعرف هذه القصة سيختار الصلاة. قل أي انتظري شوي، خلينا نصلي. إيه، فنسأل الله العافية. والله حتى ما نصلي صحيح والله في هذا الزمان، لأن عقوق الأمهات هذا من علامة الساعة، من علامات الساعة. المهم يا أخوة، فقال أمي أم صلاتي؟ فأقبل على الصلاة 3 مرات، فدعت عليه. وتذاكر الناس جريج، جريج كان رجل فاضل، كان رجل عابد تقي في صومعة لوحده في زمانهم يا أخوة، كان عندهم هذه المسألة أنه يعتزل الناس ويبقى في صومعة يعبد الله، لا يتزوج ولا شيء، يأكل ويشرب ويصوم بس، يعني ينظر حياته لله. وهذه الرهبانية ليست في ديننا ولا تجوز أصلا. اليوم فتذاكروا من أهل الخير، طبعا لابد أهل الخير يكون لهم أعداء، فتكلموا فيه، فقالت له هذه المومس أنا أفتنه، وكان يضرب بها المثل في بالجمال. فذهبت إليه فطرقت عليه الباب فطردها. فهي من الغل كيف تطرد، يعني الناس فقط تريدها وهو يطردها. فذهبت فأمكنت راعي، فمكنت راعي من نفسها فحملت. وفي زمانهم كان إذا حملت المرأة وقالت فلان الأب ما يسألوه، خلاص هو الأب، وباعتبار أنه زنا كانوا يقتلوا الأب، المرأة لا. فأرادوا قتله، ولكن هو جريج الراهب المعروف بالخير والصلاح، طيب كيف؟ فذهبوا فما تثبتوا. وسبحان الله، أمة الإسلام أمة التثبت، أما الأمم الأخرى ما كان عندهم تثبت. شوفوا لما أتت مريم يا أخت هارون، لما أتت بعيسى يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، أما المسلمون أول كلمة أين الدليل؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يرى شيء من صاحب من الصحابة يسألهم لماذا، حتى يتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا في قراءة فتبينوا، وبعدين أن تصيبكم جهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا فلا بد من التثبت التبين، حتى لو رأيت شيء أمامك لا بد من التثبت التبين، لأنه ما تعرف. فهما ما تثبتوا ولا شيء، فذهبوا فضربوه وكسروا وخربوا صومعته. قال لهم ما يعني ما بالكم، ما الموضوع؟ يريد ان يعلم مسكين ما يعرف. قال له انت زنيت بهذه مباشره. فقال اين فصلى اين الغلام؟ فوكزه ببطنه وقال من ابوك؟ قال ابي الراعي. فلما سمعوا هكذا سالوا المومس، فقالت لهم نعم انا ذهبت اليه فكان الامر كذا كذا كذا. فقال انه نبني صومعتك من ذهب وفضه. فقال لا لا لا رجعوها كما كانت، اتركوني اعبد ربي بس. هذا الطفل اللي يسمى تبع جريج الراهب. اما الثالث فهي في مساله المظاهر يا اخوه، كذلك مهمه والله، المظاهر تغور. هذا الغلام كان يرضع، فمر رجل على دابة نفيسة غالية وجيدة، وهو رجل ذو شارة فارس. فقال يا رب اعمل مثله. وهذا طبيعي، أي أب وأي أم يتمنى أن يكون الولد أحسن الناس، مثل هذا رجل على حصان فارس شارة عنده، يعني سبحان الله، يعني جميل الهيئة والملابس. فقالت اللهم اجعل ابني مثله، فترك الرضاعة وقال اللهم لا تجعلني مثله. ف الأم طبعا يعني تصوروا يا أخوة، يعني أنا مستغرب في قضية هنا، السؤال اللي أنا أطرحه على نفسي حقيقي، يعني كيف كان ردة فعل الأم لما تكلم الرضيع؟ أنا أتصور يعني الأم يمكن ما أخذت هذا الأمر أول شيء، فكرت إنه لا في أحد يتكلم معها. طيب المهم، أو كان معروف في زمانهم مثل هذه المعجزات، لمعجزة عيسى وجريج وكذا، فلذلك أخذت الأمر عادي، مع أنه غير عادي لأنه هذا إعجاز معجز. فمرت امرأة يضربها الناس، جارية سوداء، يقول زنيتي وسرقتي، فتقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، يعني يضرب وينكل به. فقال الولد اللهم اجعلني مثلها. قالت له يا غلام ما لك، تراجع الكلام هون. قال اما هذا الفارس فهو جبار. ما معنى جبار؟ ظالم. واما هذه يقول سرقت وزنيت ولكنها ما سرقت ولا زنت، هي مظلومه. فكون مظلوم ولا تكن ظالم في هذه الدنيا خيرا لك. فنسال الله سبحانه وتعالى العافيه والسلامه. وهذا حديث عظيم يا اخوه، فيه فضل المسكين المظلوم، فضل المسكين المظلوم. وفيه كذلك سبحان الله ان الامور يا اخوه، ان الانسان لا يغتر بالمظاهر، المظاهر غراره. واقصد بالمظاهر ما تغتر بلحيه ولا تغتر بحجاب، انما الاصل في ديننا السلام، انك يكون قلبك سليم على الاخرين وما تدخل في الاخرين، وانك انت طبعا تهتم بنفسك اولا. نسال الله العافيه والسلام. بارك الله فيكم. Natürlich das nächste Hadith. Das Hadith ist 259, das ist das letzte für heute auch. Und das ist das letzte in diesem Kapitel. Und das ist ein sehr langes Hadith. Sehr langes Hadith. Wenn ich das lese, dann brauche ich dafür 2 Stunden. Mit meiner Lesung auch und so. Deshalb werde ich inshallah diese Überlieferung erklären. Und kurz erklären, das wird zusammenfassen. Aber inshallah, das wird das gleiche sein. Wie das so ist. Und zwar, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam erzählte und er sagte, nur drei Personen sprachen in der Wiege. Also als Babys sprachen sie. Jesus, Friede sei mit ihm, der Sohn der Maria, das brauchen wir nicht zu erklären, die Geschichte ist klar für jeden Muslim, für uns alle denke ich, die Geschichte ist klar. Jesus a.s. Als Maria radwallahu alayha schwanger war mit Jesus, dann das war eine schnelle Schwangerschaft und dann hat sie Jesus entbunden. Dann kam sie zu ihrem Volk, das Volk hat sofort, die haben ihr vorgerufen, dass sie Unzucht begangen hätte, indem sie gesagt haben, dein Vater war kein schlechter Mann und deine Mutter war keine Hure. Woher hast du sowas? Das ist, wieso schändest du den Ruf deiner Familie? Ohne zu fragen. Dann hat sie nicht gesagt, weil sie ein Gelübde gehabt hat, dass sie nicht spricht. Dann sagte Jesus, und er war in der Wiege ein Baby, der sagte, ich bin der Diener Allahs. Er hat mir das Buch gegeben und er hat mir befohlen, zu beten und Zakat zu geben, solange ich am Leben bin, und dass ich gut zu meiner Mutter bin. Also Jesus sprach in der Wiege, zweimal, nicht nur einmal. Das ist bekannt. Deswegen, der Prophet sagte, nur drei Sprachen in der Wiege, Jesus. Das ist bekannt, deshalb brauche ich nicht die ganze Geschichte zu erklären. Dann sagte er, und das Kind von Jureid, der war ein Diener, und der hat einen Gebetsplatz gehabt, entfernt von den Leuten. Und Durek, der hat Allah angebetet, und das war in ihrer Zeit so, damals vor dem Islam, nicht vor unserem Propheten, schönen Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es gab die Leute, die haben das so gemacht, dieses Solibat, oder sage ich jetzt, die haben sich Allah geopfert, indem sie nur Allah angebetet haben. Die haben sich zurückgezogen, heute nennt man das Kloster. Der hat sich zurückgezogen an eine Mönchszelle, und der war ein Mönch, und der ist dort geblieben. Eines Tages kam seine Mutter zu ihm. Sie hat ihm gesagt, Durek, sie hat ihn gerufen, während Durek betete, hat gebetet. Sie hat gesagt, Durek fragte sich, er sagt, mein Gebet oder meine Mutter? Nein, mein Gebet wähle ich. Am nächsten Tag das Gleiche, am dritten Tag das Gleiche. Dann sagte seine Mutter nach dem dritten Mal, O Allah, lass ihn nicht sterben, bevor er die Gesichter der Huren erblickt hat. Was bedeutet diesen Satz? Das bedeutet, dass er mit den Huren etwas zu tun bekommt. Hier, barakallahu fikum, wir müssen daraus etwas lernen. Wenn deine Mutter oder dein Vater dich aufrufen, während du in freiwilligem Gebet bist oder freiwillige Handlung, religiöse Handlung, du musst das abbrechen und du musst zu deiner Mutter oder zu deinem Vater. Und die Gelehrten sagen, auch wenn ein Mann seine Frau aufruft oder ruft, während sie zusätzlich freiwillig betet, dann verlässt sie das Gebet und sie geht zu ihrem Mann. Bei Mutter und Vater, das ist wichtig. Warum? Weil deine Mutter und dein Vater so großes Recht haben. Natürlich in einer Sache, wenn sie etwas von dir verlangen, was gut ist. Und ihr müsst aufpassen, da muss man hier sehr aufpassen. Nicht, dass man Bittgebet gegen seine eigenen Kinder macht. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, das Bittgebet vom Vater gegen seinen Sohn oder gegen sein Kind wird angenommen. Aber aufpassen bitte, wenn das einen Grund hat und wenn das nicht mit Unrecht verbunden ist. Nicht zum Beispiel, dass dein Vater dir sagt, angenommen, ja, dein Vater sagt dir, du musst was klauen oder du musst Alkohol verkaufen. Du sagst ihm, nein, mache ich nicht. Ich klaue nicht, ich verkaufe keinen Alkohol. Der sagt, dann möge Allah dir, und das, der kann 20 Jahre Bittgebet machen, das wird nicht klappen. Aber, barakallahu fikum, das ist nicht hier ist es was anderes. Und deshalb, da muss man aufpassen auch. Manchmal zum Beispiel ein Vater oder eine Mutter, die sind genervt von ihren Kindern, dann machen sie Bittgebet gegen diese Kinder. Und das ist die Zeit, dass Allah annimmt von ihnen. Das wird angenommen und dann bekommen diese Kinder zu spüren, was die Eltern vom Bittgebet gemacht haben. Und deshalb bitte aufpassen, sollte man das nicht machen. Sollte man nicht tun. Auf jeden Fall, die Mutter hat Bittgebet gemacht, die war genervt, hat Bittgebet gemacht. Die Leute im Dorf, die haben über Durek gesprochen. Durek ist ein guter Mann, der ist so gläubig und so weiter. Natürlich, wenn du gut bist, gläubig bist, dann wirst du Feinde bekommen und Neider. Und die werden von dir immer schlecht reden. Das ist bekannt. Du brauchst auch, bei dieser Regel ist es überall so. Wenn du erfolgreich bist, wenn du gut bist, wenn du etwas Gutes hast, dann werden die Leute dich beneiden, die werden von dir schlecht reden, auch über deine Person Lügen verbreiten. Deshalb musst du bereit sein für diese Sache. Die Leute haben erzählt von Durek. Durek ist gut. Da gab es dort eine Hure. Und diese Hure war so schön, so hübsch, dass jeder Mann sich gewünscht hat, mit ihr was zu tun, zu haben. Aber dann hat sie diese Hure gesagt, warum erzählt sie die ganze Zeit, erzählt ihr die ganze Zeit von Durej? Ich kann ihn in Versuchung bringen. Ich kann ihn versuchen. Dann sagt er, mach. Die ist so in die Gange, der hat bei ihm geklopft. Sie hat sich gut angezogen und so weiter. Und Durej hat sie angeschaut, der hat sie rausgeschmissen. Geh weg, die wollte sie nicht. Die war dann voll genervt von ihm. Die ist zu einem Schäfer, der manchmal zu Durej gegangen ist, gegangen und sie hat Unzucht mit ihm begangen. Und dann war sie schwanger und sie hat ein Kind bekommen, ein Baby bekommen. Und als sie das bekam, dann haben die Leute gefragt, wer ist der Vater? Dann hat sie gesagt, Durej. Die Leute hier haben nicht gefragt. Sofort sind sie zu Durej gegangen. Die haben seine Mönchszelle zerstört und sie haben angefangen, ihn zu schlagen, zu beschimpfen, du Lügner und so weiter. Durej sagte, was ist los mit euch? Und hier muss man was erklären. In damaliger Zeit war die Sache so, wenn eine Frau kommt und sagt, dieser Mann hat mit mir Unzucht begangen und der hat einen Sohn von mir bekommen, die haben den Mann getötet und die Frau wurde sowieso geglaubt. Das bedeutet, da hat man überhaupt nicht gesagt, nein. Das ist ungefähr wie in unserer Zeit, wenn eine Frau sagt, ein Mann hat mich vergewaltigt. Ja, was können Sie machen? Ja. Auf jeden Fall möge Allah uns bewahren. Auf jeden Fall, der Jurist sagt, was ist los mit euch? Dann sagt, du hast Sinn begangen mit dieser Frau, du hast ein Kind. Der sagt, wo ist das Kind? Die haben gesagt, hier. Der hat gesagt, lass mich erstmal beten. Er hat gebetet. Und dann hat er das Kind in seinen Bauch so gepickst und er sagte dem Kind mit seinen Fingern. Er sagte ihm, bei Allah, wer ist dein Vater? Er sagt, mein Vater ist der Schäfer, so und so. Die haben die Frau gefragt, und sie sagt, das stimmt. Ich war bei Durej, der hat mich rausgeschickt und da war ich mit diesem Schäfer, ich habe Unzucht begangen. Dann haben die Leute Durej gesagt, wir werden deine Mönchszelle von Gold, aus Gold bauen. Er hat gesagt, nein, nein, nein, ich will das nur wieder aus Schlamm, wie das war. Auf jeden Fall hier ist es sehr wichtig, etwas zu verstehen. Schaut mal da, die haben sofort diesen Vorwurf angenommen, als ob Durej das gemacht hätte. Und er hat das nicht gemacht. Und die haben ihm sofort Vorwürfe gemacht. Im Islam ist das anders. Alhamdulillah. Schaut mal, als Maryam kam mit Jesus, die haben sofort gesagt, Maryam, du bist Hure, du hast was Schlechtes getan. Bei Durej, die haben sofort ihn genommen, die wollten ihn töten. Die haben ihn geschlagen, beschimpft und getötet. Aber bei uns im Islam, nein. Erstmal vergewissern. Vergewissern. Aisha kam mit einem Mann. Und du Allah alayhi. Safwan bin Assad. Safwan bin Mu'attal. Kam mit ihm. Trotzdem, erstmal vergewissern. Weil man nicht weiß. Deshalb im Islam ist die Sache sehr wichtig. Wenn du etwas hörst, wenn du etwas siehst, mach kein Urteil. Erstmal musst du dich vergewissern. Und wenn dich die Sache nicht angeht, dann brauchst du nicht nachzuhacken, weil das dich nicht angeht. So ist es in unserer Religion. Zum Beispiel eine Person kommt und sagt, ja, der Mann hat mir das und das gesagt, der meint, dass der hat. Das ist kein Beweis. Beweis ist klar in unserer Religion. Wenn du das behauptest, dann musst du einen klaren Beweis holen. Klar, deutlich. Und wenn der andere das leugnet, dann muss er schwören, wenn du zum Beispiel Beweise nicht gebracht hast. Deshalb aufpassen, in unserer Religion ist anders, Alhamdulillah, dass wir Muslime sind. Ja, ihr Leute, die Namen und Jaakum, Fasikum, Binabat, Fatabayenum, Antusibukum, Jaan. Sagt, oh ihr, die den Iman verinnerlicht habt, wenn jemand zu euch kommt, der ist Lügner, zu euch kommt mit einer Nachricht, dann muss ihr euch vergewissern. Sie machen den anderen keine Vorwürfe. Warum? Weil wenn du ein Wort sagst und du sagst zum Beispiel, ja, dieser Mann hat das gemacht und der Mann hat das nicht gemacht, dann hast du eine Sünde begangen. Und am letzten Tag wirst du zur Rechenschaft gezogen. Das möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das dritte Kind, der Prophet erzählte, der sagt, während eine Mutter ihrem Kind gestillt hat, ihr Baby, dann kam ein Mann, auf ein Pferd. Also dieser Mann war so schön angezogen, so schön geblickt, das wird ein Reiter richtig. Dann hat die Frau gesagt, oh Allah, mach mein Kind wie dieser Mann. Das Kind hat mit Stillen aufgehört und er sagte, oh Allah, mach mich nicht wie dieser Mann. Die Mutter war geschockt natürlich, was ist los, ein Kind spricht, ein Baby spricht. Und was war? Auf jeden Fall, dann sind sie weiter und dann kam eine Frau, eine schwarze Frau, eine Sklavin. Die Leute schlagen sie und die meinen, du hast Unzucht begangen, du hast was geklaut. Und die sagt, Hasbi Allah, Allah ist mein Genüge. Und ich vertraue auf Allah subhanahu wa ta'ala. Allah genügt mir, ich vertraue auf Allah. Das stimmt nicht. Die Frau sagte, oh Allah, mach mein Kind nicht wie diese Frau. Das Kind hat aufgehört mit Stillen und sagte, oh Allah, mach mich wie diese Frau. Dazu sagt Kind, da haben sie angefangen zu erzählen. Kind, ich meine, wir haben einen, diesen Mann, diesen Reiter gesehen, du hast gesagt so. Und diese Frau sagst du, ich will wie sie werden. Was ist los? Er sagte, dieser Mann ist ein ungerechter Tyrann. Aber diese Frau, die werfen ihr vor, dass sie Unzucht begangen hat und geklaut hat. Und sie ist unschuldig. Deshalb möchte ich so werden, nicht so. Subhanallah. Barakallahu fikum. Hier das Hadith, das ist das Ende, ist der Sinn für diesen Kapitel. Und zwar, diese arme Frau, diese Sklavin, die bei den Leuten gar nicht ist. Schaut mal, was man mit ihr macht. Und der andere Mann, der Tyrann, wie man mit ihm handelt. Die Leute wollen wie diesen Tyrann werden. Die wollen nicht wie diese arme Frau werden. Deshalb, man sollte aufpassen, Erscheinungsbilder täuschen. Und lass dich nicht täuschen. Das heißt, lass dich nicht täuschen, weil ein Mann zum Beispiel langen Bart trägt oder weil eine Frau Hijab trägt, dass sie sofort die Besten sind. Und umgekehrt auch nicht. Lass dich nicht täuschen. Bei uns die Beweise zählen und man muss sich vergewissern und man muss Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und man muss für jedes Wort zur Rechenschaft gezogen, wenn man Fehler begangen hat. Lieber tausendmal schweigen, als ein Wort zu sagen und am letzten Tag bist du der Verlierer. Zum Hadith noch etwas, und zwar die Kinder, die oder die Babys oder die Kinder, die gesprochen haben, als kleine Kinder, die sind nicht nur drei, die sind mehr, die sind eigentlich sieben. Aber hier diese drei, die sprachen in der Nike. Also die sind sozusagen jetzt, damit wir verstehen, bitte, ich erkläre, damit wir verstehen. Zum Beispiel, dass sie zum Beispiel 2 Wochen alt sind oder 1 Woche alt und die sprechen. Aber die anderen 4, die gesprochen haben, die waren zum Beispiel 6 Monate, 7 Monate. Ein 6-monatiges Baby auch redet nicht. Das ist auch ein Wunder. Zum Beispiel wie das Baby mit der Kämmerin von der Frau oder Friseurin von der Tochter von Pharao, das Kind hat gesprochen. Oder zum Beispiel das Kind mit den Leuten des Tunnels, hat sie gesagt, meine Mutter, zeig Geduld, wir sind auf dem richtigen Weg. Oder man erzählt, dass ein Baby auch gesprochen hat mit Yusuf a.s. und mit der Frau von Al-Aziz. Das meinte das Kram-Baby. Die Gelehrten sagen Kram-Baby und er hat das gesprochen. Auf jeden Fall, die sind mehrere, aber hier, das ist speziell, dass sie so waren. Was ist wichtig? Die Wichtigkeit des Hadithes ist in diesem Kapitel, bitte. In diesem Kapitel, das ist das Letzte. Die war eine arme Frau, eine Sklavin. Die Leute werfen ihr vor, dass sie Schlechtes gemacht hat und die hat das nicht getan. Aber ihre Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala ist so groß, weil sie gesagt hat, wie Allah und Amen. Okay. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. ونجعل الله سبحانه وتعالى أنس أفضل رشدين في الإسلام فاستجن والحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك das nächste Mal fangen wir إن شاء الله mit Kapitel 33 بارك الله فيك